Dialoge Seite 234, Montesquieu. Die Krönung einer geordneten Finanzwirtschaft besteht in der Errichtung eines Rechnungshofes, einer Art Kassationshofes, mit der Aufgabe, unablässig über die Verwendung der Einnahmen und Ausgaben zu urteilen und sie zu überprüfen.